Radio MK am Wochenende. Einen schönen Freitagabend, ich bin Markus Steinacker und bis Mitternacht gibt's jetzt hier Ihre Lieblingslieder der Woche im Countdown. Das sind die Lokalradio-Charts, Ihre Top 30. Wir legen los mit einem Dreierpack, die Plätze 30 bis 28. Carly Rae Jepsen, I Really Like You, Flo Rida und Robin Thicke, I Don't Like It, I Love It und Avicii, Waiting for Love. Viel Spaß! Platz 29, Radio MK. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. Uh-oh, so good it hurts, I don't want it. can't find the words, I just go. Waiting for love to come around. Avicii, Waiting for Love auf Platz 28, ihre beliebtesten Hits diese Woche. Einen Platz davor ist jemand, der Bock hat zu tanzen, Olli Moers. Der ist der Moderator der diesjährigen X-Factor-Staffel und ja, da kann er sich ganz gut anstellen, vor allem tanzen, da hat er Lust drauf. Er will eine eigene Choreo einstudieren und zwar mit seiner Co-Moderatorin Caroline Fleck zusammen. Warum das? Naja, es heißt, dass man dem Publikum was bieten wolle bei der X-Factor-Staffel. Aber ein Insider hat ausgepackt, dass es zwischen Olli und Caroline wohl ordentlich funkt und dass die beiden hinter der Bühne ja immer so ein bisschen rumflirten. Vielleicht kriegen die Zuschauer beim X-Factor dann demnächst eine Dirty Dancing-reife Darbietung. Hier ist Olli Moers ab für Sie auf Platz 27. Radio MK. turn me apart. Now I see the silver light. Radio MK. Der beste Mix. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. Mit Heroes. Den ESC-Gewinner hören Sie auf Platz 26 diese Woche in unseren Lokalradio-Charts. Einen Platz davor auf der 25. Andreas Burani mit dem Titel, der seinen Gefühlszustand und einen Flugzeugtypen beschreibt. Hat man auch nicht so oft, ne? Ultraleicht. Radio MK. Der beste Mix. Zwei Lichter, die fürs selbe Feuer brennen, die gleichen Dinge lieben und dieselben Schmerzen kennen. Wo bist du nur gewesen, all die wundervollen Jahre? Ich hab geglaubt, dass ich, um dich zu finden, die ganze Welt umfahre. Jetzt schwebst du aus dem Nichts in mein verdrehtes Leben und fühlst dich dabei an, als hätt's dich immer schon gegeben. Es scheint, in deiner Nähe gibt es weder Raum noch Zeit und Schwere weicht der Schwerelosigkeit. Mit dir, mit dir, mit dir fühl ich mich ultraleicht. Mit dir, mit dir, mit dir

Weil es ganz angenehm ist, immer von den gleichen Leuten was zu hören. Finde ich schön. Und für die beste Abwechslung sorgt der beste Mix. Unsere Musik ist wie ihr Leben goldet. Die besten Erinnerungen und das Beste von heute. Egal, was der Tag bringt, der beste Mix ist dabei. Radio MK. Und jetzt mehr davon. Platz 23. Losing someone, broken chains, don't even look back at this wasted moment's scars. You're too ain't what it used to be. She's not to blame, you shoot the tree. We watch it fall as you can see. You start the game. You tasted the pain of losing someone, broken chains, don't even look back at this wasted moment's scars. You're too ain't what it used to be. She's not to blame, you shoot the tree. We watch it fall as you can see. You start the game. Forget about the past, you're not out of mind. Now this world you'll find answers to your pain. You're walking, make it end. You tasted the pain of losing someone. Broken chains, don't even look back at this wasted moment's heart. You're hard to aim, but it used to be. It's not to blame, you should be free. You watch it fall as you can see. You start the game. You tasted the pain of losing someone. Broken chains, don't even look back. Wasted moments are. You're to ain't what it used to be. It's not to blame, you shoot the tree. You watch it fall as you can see. You start to be. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no. I can fly high. Lost Frequencies. Und Yannick Divi mit Reality ist ihr Platz 22 in den Lokalradio-Charts diese Woche. Lost Frequencies kennen wir, da hat er schon einen Sommerhit abgeliefert, Are You With Me. Aber wer ist eigentlich dieser Yannick Divi? Also zuallererst mal, ja, er ist ein Mann, man hört das auch. Bei Yannick habe ich, als ich es gelesen habe, zuerst mal an eine bildhübsche Französin gedacht. Ist aber ein holländischer Singer-Songwriter und seine Musik ist eher ruhig. Schon nicht schlecht, aber in der Mischung mit Lost Frequencies wird dann ein tanzbarer Mix draus. So eine lässige Sommernummer. Jetzt hier, ihr Platz 21. Sarah Connor, wie schön du bist. Radio MK. Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein. Und du siehst so traurig aus, komm in meinen Arm. Lass es raus, glaub mir, ich war, wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh dich mit all deinen Farben und deinen Namen hinter dir. Stolz und deine Wut, dein großes Herz, dein Löwenmut. Ich liebe deine Art zu gehen und deine Art, mich anzusehen. Wie du deinen Kopf zur Seite legst, immer siehst, wie es mir geht. Du weißt, wo immer wir auch sind, dass ich dein Zuhause bin. Und was das mit mir macht, wenn du jetzt lachst, seh. Das alles so gewollt, den ganzen Terror und das Gold. Ich habe nie was so gewollt. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. so please don't make me wait. Hold My Hand, das hier ist Platz 19 in den Lokalradio-Charts. Madcon, Don't Worry. Radio MK. Keep this love in a photograph. I'm afraid to go, I just don't know anymore. bitte? Hallo, ich bin's, der Prinz. Ich komme, um Dornröschen wach zu küssen. Schwierig. Er hat so ein neues Boxspringbett. Die schläft erstmal noch ein paar Jahre. Wohne, wie du es willst. Mit Möbel.de. Jetzt online shoppen und bis zu 70% sparen. Möbel.de. Das Comedy Camp geht wieder auf Tour. Und ganz NRW hat Spaß. Sehr schön. Sehr viel gelacht. Super lustig. Wir haben durchgehend gelacht. Das ist das Beste. Camp-Tour kommt im Jubiläumsjahr nach Solingen, Paderborn, Hamm, Unna, Velbert, Olsberg, Lechten und Essen. Ab dem 1. Oktober erleben Sie mit uns die Comedy Stars live. Tickets und alle Termine auf unserer Homepage. Nur hier gibt's den besten Mix für Sommertage. Radio MK. Das ist Ihr Sommer. Darling, darling. We'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call, so hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd, and take our final bow, oh, it's our time to go, but at least we still. We stole the show. At least we stole the show. But the band plays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down. Down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses build the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly. But the show, it can't go on. We used to have. Es ist 23 Uhr. Radio MK Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Klaus Zander, guten Abend. Das Wetter in der Nacht, Schauer und Gewitter bis 15 Grad. Warum die Türkei jetzt Angriffe gegen die IS-Terroristen fliegt. Warum Kevin Kurani wieder in der Fußball-Bundesliga spielt. Die Türkei beteiligt sich jetzt aktiv an dem Kampf gegen die IS-Terroristen. Türkische Kampfbomber griffen Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat nahe der gemeinsamen Grenze zu Syrien an. Dabei sollen 9 Dschihadisten getötet worden sein. Christina Wienand berichtet. Die innere Sicherheit der Türkei ist gefährdet und damit auch die Tourismusbranche. Die ist für die Wirtschaft des Landes wichtig. Auch deshalb sagt die Regierung in Ankara dem IS jetzt den Kampf an. Alle angegriffenen IS-Ziele seien zerstört worden, hieß es. Und es wurde mit weiteren Schlägen gedroht. Auch US-Präsident Obama hat wohl dazu beigetragen, dass die Türkei nun gegen IS kämpft. Obama hatte mit dem türkischen Präsidenten Erdogan telefoniert und mit ihm auch darüber gesprochen, wie die türkisch-syrische Grenze sicherer werden könnte. Inzwischen sollen türkische Kampfjets neue Angriffe gegen die IS-Terrormiliz fliegen. Die Kampfbomber sollen am Abend auf dem Luftwaffenstützpunkt Diyarbakir im Südosten des Landes gestartet sein. Hunderte Menschen haben in Duisburg an die Opfer der Love Parade-Katastrophe vor 5 Jahren erinnert. Auch NRW-Ministerpräsidentin Kraft war zu der offiziellen Gedenkveranstaltung der Stadt gekommen. Zusammen mit den Hinterbliebenen und Betroffenen des Unglücks ging sie schweigend vom Eingang des Straßentunnels nahe dem Love Parade Gelände bis zum Erinnerungspark. Bei der Katastrophe waren damals 21 junge Menschen ums Leben gekommen, mehr als 500 wurden verletzt. Der frühere Fußballnationalspieler Kevin Kurani kehrt in die Bundesliga zurück. Der 33-jährige Stürmer hat bei 1899 Hoffenheim einen Einjahresvertrag unterschrieben. Zuletzt hatte er 5 Jahre in Russland gespielt. Thomas Bremser mit den wichtigsten Einzelheiten. Ich bin hochmotiviert, will mich noch einmal in der Bundesliga beweisen. Kevin Kurani ist glücklich, wieder in Deutschland zu spielen. Vor allem aus familiären Gründen hat es ihm wieder zurückgezogen, sagt er. Beim VfB Stuttgart erinnert man sich noch gut an den Goalgetter. Auch bei Schalke hat er jahrelang solide getroffen. In der Nationalelf wurde er aber nie so richtig glücklich. Zur Heim-WM 2006 wurde er nicht nominiert. 2 Jahre später hat er das DFB-Team im Streit verlassen. Nun also kehrt Kevin Kurani zurück in die Bundesliga. Erstmal für ein Jahr. Aufsteiger MSV Duisburg hat sein Auftaktspiel in der 2. Fußball-Bundesliga verpatzt. Die Duisburger kassierten am Abend im Saisoneröffnungsspiel zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern eine 1:3 Niederlage. Der MSV Duisburg hatte vor 2 Jahren wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten die Zweitliga-Lizenz verloren. Börse aktuell. An der New Yorker Wall Street zeigen die Börsenbarometer nach unten. Der Dow Jones ging mit 17.569 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Minus von 0,9%. Der Technologieindex Nasdaq 100 sank um etwa 1% und notierte bei 4.557 Punkten. Ein Euro kostete am Abend einen US-Dollar 0,980. Das waren die Nachrichten mit Klaus Zander. Das Wetter. In der Nacht zieht von Westen her Schauer auf, auch ein paar Gewitter sind unterwegs. Dabei muss örtlich mit Starkregen und schweren Sturmböen gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 15 Grad. Auch morgen bleibt es regnerisch mit teilweise heftigen Schauern und Gewittern. Gegen Abend ziehen die Regenwolken langsam ab. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 23 Grad. NRW Verkehr. Staus sind uns keine gemeldet, aber Achtung Autofahrer, auf der A3 Köln Frankfurt zwischen Parkplatz Logebachtal und Bad Honnef-Linz sind in beiden Richtungen Fußgänger auf der Fahrbahn. Und Vorsicht, in Höhe Bad Honnef-Linz behindert ein defekter LKW den Verkehr. Radio MK am Wochenende. Sie hören Ihre Top 30 Hits der Woche, die Lokalradio-Charts, und wir haben Halbzeit. Jetzt die Plätze 15 bis 13 haben Herbert Grönemeyer, Fang mich an, Walk the Moon, Shut Up and Dance und Omi mit Cheerleader. Ich bin Markus Steinacker. Schöne Nacht. Manchmal still, gibt manchmal nach, stellt sich quer. Stellt sich quer. Ist der Luftzug mein Verstand, bis der Unfug Ostseestrand. Du holst den Wind zum Trocknen rein. Wo du nicht bist, will ich nicht sein. Nimm mich ein, nimm mich ein. Wie du schwebst, überleg, du mich trägst, wie du dich vergisst, wie du streust, dich verläufst, Tag und Nacht vermischt, wie du in mein Meer stichst, geflissentlich. Wie du greifst, wie du passt, wie du reizt, du manipulierst, wie du weißt, du zu fasst, du dich komplettierst, wie du meine Welt neu vermisst. Lieb mich wenig, dafür lieb mich lang. Nimm dir die Freiheit, mir den Verstand. Fang mich an, fang mich an. Du bist und bleibst mein Ein, mein Streit. Bin tanzbereit in der Regenzeit. Wie du schwebst. Wie du mich verrückst, du dich traust, wie du's wagst, wie du nicht erschrickst, wie du kennst, dich verrennst, wenn du traurig bist. Dafür liebe ich dich. Wie du's greifst, wie du passt, wie du reizt, du manipulierst, wie du's weißt, du zu fasst, du mich komplettierst, wie du meine Welt neu dich verläuft, Tag und Nacht vermischt, wie du in mein Meer stichst, geflissentlich. Platz 14. Tonight. Drei der Nummer für Sie auf Platz 14 diese Woche in den Lokalradio-Charts. Walk the Moon, Shut Up and Dance. Das ist die 13. Omi mit Cheerleader. Schöne Nacht. Ihre beliebtesten Hits diese Woche. Omi mit Cheerleader. Radio MK. Ja, Cheerleader noch zu erwähnen, ganz wichtig, im Remix von Felix Jähn. Und der geht mit seinen DJ-Kollegen Robin Schulz und Lost Frequencies gerne mal einheben. Die treffen sich echt immer mal wieder auf ein Bierchen. Von Neid unter DJ-Kollegen da definitiv keine Spur. Felix sieht seine DJ-Kollegen eher so als seine Kommilitonen, hat er jetzt letztens gesagt. Der 20-Jährige aus Hamburg hat der Frankfurter Neuen Presse erzählt, Kollegen wie Lost Frequencies oder Robin Schulz, die treffe ich alle paar Wochen, man tauscht sich aus, geht ein Bierchen trinken. Das ist so ähnlich wie mit den Kommilitonen an der Uni. Lustig, so entspannt und gleichzeitig so erfolgreich. Felix Jähns Hits Cheerleader mit Omi zusammen hat es über den großen Teich geschafft sogar und ist derzeit in den US-Single-Charts auf Platz Nummer 1. Das hier ist ihr Platz Nummer 12 diese Woche. Anana Club mit Alle Farben und Supergirl. Radio MK. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules her world. You can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl, my super girl. And then she says, Girl von Anna Nacklapp featuring Alle Farben und You Know Das. Radio MK. Und als der DJ Alle Farben vor kurzem hier bei uns war, hat er uns erzählt, wie es für ihn ist, wenn bei seinen Auftritten die Menge so richtig abgeht. Das ist überwältigend. Das ist natürlich auch ein wahnsinniges Feedback, wenn das passiert. Und vor allem zu den eigenen Tracks, dann stockt einem kurz der Atem und man ist sehr glücklich in dem Moment. Dann kann Alle Farben jetzt gerne glücklich sein, denn bei Supergirl gehe ich hier im Studio auf jeden Fall ab. Gleich hier in den Lokalradio-Charts ihre Nummer 11, Crow und Bye Bye. Wir haben aber noch eine aktuelle Warnmeldung vorab, und zwar Vorsicht bitte auf der A4 Köln in Richtung Olpe. Da besteht, gerade schon wieder... Doch, nein, die Entschuldigung, andere Fahrtrichtung. Die B55A im Stadtgebiet Köln, die Stadtautobahn bis zur Brücke. Zwischen Höhenberger Ring und Anschlussstelle Konrad-Adenauer-Ufer, Ihnen kommt ein Falschfahrer entgegen. Also nochmal, die B55A, Stadtgebiet Köln, Stadtautobahn bis zur Zurbrücke, das ist kurz vor der A4. Da kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Nicht überholen, Vorsicht auf beiden Richtungsfahrbahnen. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. Fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gut durch. 25 Jahre Radio MK. Unser Geburtstagshighlight im Sommer. Du willst ganz groß rauskommen? Deine Stimme ist der Hit? Beweis es! Secret Song! Live on Stage mit Radio MK. Alle Infos und Teilnahmebedingungen unter radiomk.de. Secret Song! Yeah, es ist ein

halb zwölf. NRW Verkehr. Wir haben aktuell noch die Warnmeldung Vorsicht auf der B55A im Stadtgebiet Köln zur A4 hin. Das ist die Stadtautobahn bis zur Zurbrücke. Zwischen Höhenberger Ring und dem Anschluss Konrad-Adenauer-Ufer. Ihnen kommt immer noch ein Falschfahrer entgegen. Nicht überholen. Vorsicht auf beiden Richtungsfahrbahnen. Dann haben wir die A1 Köln in Fahrtrichtung Münster. Zwischen Schwerte und dem Kreuz Dortmund-Unna. Da hat es einen Unfall gegeben. Das Fahrzeug liegt auf dem rechten Fahrstreifen. Es bildet sich auch ein Stau. Und eine Meldung von der A4, die wurde doch gerade aufgehoben. Gute Nachrichten da. Und auch gute Nachrichten, die B55A in dieser Sekunde aktualisiert keine Gefahr mehr durch den Falschfahrer. Also, allen unterwegs, eine gute Fahrt, kommen Sie gut durch. Sie hören die NRW-Lokalradio-Charts mit Markus Steinacker. Das ist Ihr Platz 9, der beliebteste Hit diese Woche, Kygo mit Firestone. hier ist Radio MK. Ja, ihr seid mein Lieblingsradio. Also ich höre euch eigentlich immer morgens, wenn ich aufstehe, dann im Auto, auf dem Weg zur Arbeit und auch noch bei der Arbeit. Wir sorgen für gute Laune. Nicht nur mit ihm. Elvis Eifel finde ich witzig. Sondern auch mit dem mit besten Kult-Hits. Und das Beste von heute. Und jetzt mehr davon. To sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me, and I can't take it no more. It's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? 'Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get rid of fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so. Jason Derulo, Want to Want Me. Auf Platz 8, Radio MK. Jetzt gibt's Wolke 4 von Philipp Dittberner und Marv. Totaler Ohrwurm, auch für Sebastian Vettel. Der hat mal erzählt, dass er den Song zum Einfahren hört. Oder die Fußballmannschaft von Unterhaching, die haben Wolke 4 häufig vor Spielen in der Kabine gehört. Als Philipp Dittberner hier bei uns im Studio war, haben wir ihn gefragt, woran das denn liegen mag, dass besonders Sportler seinen Song so gut finden. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das so der Beat und hat genau die richtige BPM. Ich habe ganz witzigerweise auch irgendwie, jemand hat mir mal geschrieben, der meinte, dass die Herzrhythmusmassage bei diesem Lied halt perfekt ist. Ja, die müssen wir zum Glück nicht ganz so häufig anwenden. Platz 7. Lass uns die Wolke 4 bitte nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Meistert haben, wie wir die großen Tage unter kleinen Dingen begraben. Der Moment, der die Wirklichkeit maskiert. Es tut nur gut zu wissen, dass das wirklich funktioniert. Lass uns die Wolke 4 bitte nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Thank you.

River von James Bay. Ist eine total entspannte Nummer. Es geht aber auch tatsächlich eine Nummer härter noch. Bei YouTube finden wir zum Beispiel zu der Nummer von James Bay den ein oder anderen House-Remix. So à la WFNer. Geht aber noch ein bisschen mit mehr Beats. Schon fast eine Techno-Nummer. Sie hören die NRW-Lokalradio-Charts jetzt mit Lost Frequencies. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? With me, are you with me?